Ding. Club Ding mit Florian. Und damit einen schönen Sonntagabend. Hier ist das Clubding, die Sounds of the Underground in the Mix. Auch heute wieder für euch da. Mit zwei Extended Mix heute für euch in der Musik-Extra-Packung. Cyril, wir starten rein mit eingängigem modernen Dance-Sound, mit starken Vocals, internationalem Appeal. Und Martin Lu, dann in der zweiten Stunde für euch, der ergänzt heute die Show mit seinem melodischen, wirklich echt fein produzierten House-Stil, der so ein bisschen zwischen Club-Energie und Pop-Gefühl pendelt. Also wird richtig geil, zwei frische Artists mit exklusiven Mixen noch heute bei uns im Clubding. Am Mikrofon der Florian. Servus. I don't need a camera. love for my homies who be rolling with me. Play no game, play no games, cause ain't nobody playing with me. I got love for my niggas on my family tree. I got love for the ghetto, down for whatever. If you was down before, then you still gonna be down with me. I got game, cause the game was given to me. Say my name, cause ain't nobody tighter than me. Give it up. If you like the way I'm rocking this beat, I don't know. No, nothing better. I'm chasing my cheddar. You in love with a whore? You ain't never listen to me. Never listen to me. see her. She checks in, but she doesn't get by. And she's already parking, patiently waiting to see if he'll pull up behind her.

And to your favorite song. I just wanna let it go for tonight. That would be the best therapy.

habt eine Stunde lang Cyril gehört in the Mix für euch. Das Clubding, die Sounds of the Underground sind hier für euch mit einem coolen, modernen Dance-Sound mit starken Vocals, internationalem Appeal. Und jetzt haben wir für euch Martin Lou in den nächsten 60 Minuten an den Plattentellern. Der ergänzt die Show jetzt mit auch sehr melodischem Sound. Wirklich so fein produzierter House-Stil. Der pendelt natürlich zwischen Club-Energie und ein bisschen Pop-Gefühl. Also ich denke, das macht jeden Spaß, ist für alle was dabei. Eine Stunde lang in the Mix jetzt für euch Martin Lou im Clubding. Unser Ding. Clubding. DJ Mix.

Chasing after you, after watching you dance, watching you move, watching you groove.